We'll do it live. Bildung ist keine Ware. Do it live. I can, I'll write it and we'll do it live. Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja. Und was passiert objektiv ist, an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Es gibt keine Kopien, hier gibt's nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check this. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja. It's time to get red. Education. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reducation. Heute sind hier der Dominik. Moin. Der Marius. Moin. Der Mo. Hallo. Sarah an der Technik. Ja, hallo. Und ich, Yannick. Ja, wir werden heute über mit Dominik über sein studentisches Projekt reden. Da geht es um die Auswirkungen der Privatisierung des Uniklinikums. Weiterhin haben wir zwei Vorproduktionen, die wir euch zeigen wollen. Da waren Referenten des hochschulpolitischen Referats des AStA Marburgs da. Einerseits geht es um das CHE-Ranking und andererseits um die Prophezeiung einer gewissen Ministerin, dass bald wieder Studiengebühren in Deutschland eingeführt werden sollen. Dann hat der AStA Marburg eine neue Satzung, da wollen wir kurz was zu sagen. Dann haben wir einen weiteren Diskussionspunkt über geplante Obsoleszenz. Was das ist und worum es da geht, werden wir dann erklären. Und es gibt ein neues Hochschulgesetz in Indonesien und wir möchten was zum Global Education Strike mal wieder sagen. Jetzt erstmal Musik und dann legen wir los mit Dominik. Ja, wir hören von Amewu Leitkultur. Ja, herzlich willkommen zurück. Jetzt im folgenden Teil möchten wir mit Dominik über sein Projekt sprechen. Er ist Teil einer studentischen Projektgruppe, die sich mit den Auswirkungen der Privatisierung des Uniklinikums hier in Marburg und Gießen auseinandergesetzt hat. Und vor wenigen Tagen, am Mittwoch, gab es eine Podiumsdiskussion. Genau, Dienstag, ja. Genau, und vielleicht kannst du generell ein paar bisschen erzählen, was mit dem Klinikum passiert ist, wie genau die Privatisierung aussieht, was da alles passiert ist. Ja, danke, dass ich hier sein kann im Namen von unserer Projektgruppe auf alle Fälle. Wir sind 6 Studierende, die das gemacht haben seit Anfang des Semesters unter der Leitung von Frau Professor Nette Henninger. Und wir haben das im Rahmen unseres Bachelor Politikwissenschaftsstudiums gemacht. Und wir haben uns mit den Auswirkungen der Privatisierung auf die Beschäftigungsverhältnisse im patientennahen Bereich beschäftigt. Kurz zu sagen, was jetzt Besondere am UKKM ist, es ist eigentlich ein weiterer Teil, ein Baustein einer gesamten Ökonomisierung des Kliniksektors in Deutschland allgemein. Kurz zu sagen, Deutschland ist Privatisierungsweltmeister, was im Kliniksektor, was den Kliniksektor betrifft. Also circa 1/3 aller Kliniken in Deutschland sind in privater Hand. Der gesamte Kliniksektor auch allgemein wird auch von 4 großen Konzernen betrieben, Fresenius mit seiner Tochtergesellschaft Helios, den Krankenhaus-Ausgliederungsgesellschaft, dann Sana, Asklepios und die Rhön Klinikums AG, die auch das Universitätsklinikum betreibt. Das Universitätsklinikum ist seit 2006 an die Rhön Klinikums AG verkauft worden. Das war davor in der Hand des Landes, vom Bundesland Hessen. Es ist 2006 für ca. 112 Millionen an Rhön verkauft worden. Ein relativ geringer Betrag, wenn man sich die kompletten Infrastrukturmaßnahmen in Marburg und auch in Gießen anguckt. Und was wir uns halt angeguckt haben, sind halt, was mit den Beschäftigten passiert ist. Wir haben jetzt nicht wirklich uns angeguckt, was mit der Forschung und Lehre passiert ist oder auch mit der Patientenversorgung, ob das besser oder schlechter geworden ist. Das konnten wir Sozialwissenschaftler oder angehende Sozialwissenschaftler auch gar nicht messen und haben da auch nicht so viel Ahnung drüber. Aber wir haben uns im Endeffekt angeguckt, was gute Beschäftigungsverhältnisse, qualitative Beschäftigungen ausmachen und wie das abgenommen hat. Wie seid ihr da vorgegangen? Wir haben Expertinneninterviews geführt, wir haben eine qualitative Inhaltsanalyse gemacht. Das bedeutet, wir haben uns mit Beschäftigten getroffen, mit Betriebsratmitgliedern, wir haben Landespolitiker interviewt, gesundheitspolitische Sprecher vor allen Dingen, die sich mit der Thematik beschäftigen. Wir haben diese Interviews geführt und vor allen Dingen Trends, Muster herauszufinden und vor allem bestimmte Einstellungen zu gewissen Themen herauszufinden, die man einfach auch nicht in standardisierten Fragebögen herausfinden kann. Also bestimmte Einstellungen gegenüber der Arbeit, Motivation. Wie gehen Leute damit auch mit diesem Stress im Privatleben um? Und Kannst du ein paar Ergebnisse nennen? Ja, also ganz kurz zu sagen, wir haben uns, also wir haben im Endeffekt einen Ist-Soll-Vergleich gemacht. Und dieser Soll-Vergleich, da haben wir uns an 7 Dimensionen des Statistischen Bundesamts gehalten, die 7 Dimensionen aufgestellt hat und die vorausgesetzt werden müssen, dass qualitative Beschäftigungshefte bestehen. Das sind Arbeitssicherheit, eine ausgeglichene Work-and-Life-Balance, Einkommen, Beschäftigungssicherheit, Arbeitsbeziehungen, Qualifikation, Weiterbildung, Zusammenarbeit und Motivation. Und in diesen, von diesen 7 Dimensionen haben wir in 5 einen Unterschied festgestellt. Und da kann man eigentlich vor allem anfangen mit der Arbeitssicherheit, wo wir einen negativen Einfluss festgestellt haben. Das bedeutet also, Arbeitssicherheit ist im Endeffekt der physische und psychische, die physische und psychische Sicherheit des Arbeitnehmers, dass keine Komplikationen oder Auswirkungen gegenüber ihm selber aufgrund seines Beschäftigungsgrades entstehen. Also das heißt nicht, ob man Sicherheit hat, dass er einen Job behält oder ihn verliert, sondern wie sicher er für die eigene Gesundheit ist. Ganz genau, ganz genau, in dem Aspekt. Und da haben wir eigentlich 2 sehr spannende Trends feststellen können. Und zwar, wir haben vor allem eine Auswirkung im Pflegebereich und in den Intensivstationen festgestellt. Und da konnten wir erstmal feststellen, dass diese Beschäftigten, dass überhaupt dieser Beruf eine sehr spezifische Dienstleistung ist. Das bedeutet, der Mensch, der Patient steht im Mittelpunkt. Und das bedeutet, dass man auch sehr, sehr, sehr oft über die Leistungsgrenze selber darüber hinaus hinweggeht, dass der Patient eine adäquate Versorgung hat. Auch wenn man vielleicht schon frei hat, macht man oft selber freiwillig Überstunden, weil man möchte, dass der Patient ordentlich gewaschen ist oder dass man einfach nochmal ein Gespräch mit ihm führt. Und da haben wir festgestellt, dass vor allem aufgrund der steigenden Arbeitsbelastung im UKKM es dort Auswirkungen gegeben hat. Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Arbeitsbelastung. Man sieht im Universitätsklinikum Gießen-Marburg seit 2006 eine steigende Fallzahl. Das bedeutet, es gibt wesentlich mehr Menschen, die eine Behandlung wahrnehmen in diesem Klinikum, aber gleichzeitig ist eine nicht steigende Belegschaftszahl festzustellen. Man kann das nicht direkt an Zahlen festmachen, inwiefern es mehr oder weniger Beschäftigte gegeben hat, denn selbst der Betriebsrat, den wir gesprochen haben mit vielen Leuten, hat keine Zahlen. Es ist total intransparent. Es ist bloß eine Schätzung auf vielen Interviews, die geführt haben. Es ist relativ gleich geblieben in den letzten 6 Jahren. Das bedeutet, wir haben mehr Arbeit, die geleistet werden muss, aber von einer nicht höheren Anzahl von ArbeitnehmerInnen. Habe ich das gerade richtig verstanden, dass nicht klar ist, wie viele Leute im Klinikum beschäftigt sind? Im Prinzip die Fluktuation, die Entwicklung. Also es sind ca. 10.000 Leute dort beschäftigt, aber es ist nicht klar im Endeffekt, an welchen Stationen, in welchem Bereich abgebaut worden ist oder zugenommen worden ist. Und selbst der Betriebsrat hat darüber überhaupt keine Informationen. Okay. Und das bedeutet, dass diese Mehrarbeit durch die steigende Fallzahl auch von den derzeitigen Beschäftigten, die nicht gestiegen sind seit 6 Jahren, übernommen worden ist. Dann war unsere Grundthese, dass es eine steigende Arbeitsbelastung grundsätzlich erstmal geben muss. Und dies hat vor allem Auswirkungen auf die Arbeitssicherheit. Also wir haben einen steigenden psychischen Druck, weil eben genau Krankenpfleger, die schon länger beschäftigt sind, ganz genau wissen, was sie überhaupt leisten können. Hm. Dass sie genau wissen, was eine adäquate Pflegeversorgung für Patienten eigentlich bedeutet. Jetzt haben sie aber nicht mehr die Zeit, da können eine ganz klare Arbeitszeitverdichtung feststellen, können sie das nicht mehr wahrnehmen und da steht ein bestimmter Druck einfach bei den Leuten. Sie wissen, sie könnten mehr, aber sie können einfach nicht mehr. Und das ist ein Effekt, was wirklich dramatisch ist. Und ich habe ganz exemplarisch mal ein Zitat mitgebracht von einer Beschäftigten, die gesagt hat, ich möchte das einfach mal kurz zitieren, ich fühle mich schlecht, weil ich mal pflegerisch auf höchstem Niveau gearbeitet habe. Ich war vor 10 Jahren bei 100%. Mittlerweile oder heute bin ich bei 50%. Wenn wir bei 60% sind, ist es heute satt und sauber. Hm. Ja. Da sieht man einfach, dass da ein Prozess bei den Leuten anfängt, die wissen, sie könnten sehr, sehr viel mehr leisten für die Patienten, das aber aufgrund der mangelnden Zeit und der steigenden Arbeit gar nicht mehr leisten können. Und so entsteht halt ein unglaublich psychischer Druck bei den Beschäftigten. Mit wie viel habt ihr so ungefähr gesprochen? Mit wie viel? Wir haben grundsätzlich mit so vielen Leuten gesprochen, die überhaupt bereit waren, ein Interview zu geben. Hm. Das ist nicht so wirklich einfach, weil man muss auch feststellen, es gibt ein großes Risiko im Endeffekt hier auch in diesem Landkreis. Das ist ein Hauptarbeitgeber für diese Leute. Wenn sie theoretisch eventuell Konsequenzen erwarten würden, müssen sie zu einem anderen Krankenhaus nach Frankfurt gehen. Und das hat natürlich hohe Konsequenzen, weil man im Endeffekt mit jedem gesprochen, der bereit war. Wenn jetzt alle Beschäftigten unter mehr Druck, unter mehr psychischen Druck stehen, mehr arbeiten müssen, mehr leisten müssen, Gibt es denn dann überhaupt positive Effekte durch die Private? Also kann man dann überhaupt von irgendwas entdecken, was den Leuten was gebracht hat? Ja. Was man feststellen kann in der Dimension Einkommen, durchschnittlich verdienen die Leute mehr seit der Privatisierung. Das kann man natürlich nicht genau auf alle Lohngruppen runterbrechen, weil bestimmte Bereiche wie Verpflegung, wie die Hygiene sind outgesourced worden. Aber man kann trotzdem eine gewisse, im Haustarifvertrag von Rhön feststellen, dass mehr gezahlt worden ist wie im öffentlichen Bereich. Es zeigt sich vor allem in der Thematik, dass ja jetzt der Landtag in Hessen beschlossen hat, dass das Recht zur Rückkehr in den öffentlichen Dienst bis zum 31.12. ausgeweitet ist. Das bedeutet, seit der Privatisierung dürfen ca. 3.500 Beschäftigte noch wählen, ob sie im Haustarifvertrag von Rhön weiter beschäftigt werden möchten oder zum Landesdienst wechseln möchten oder zum Landesdienst zurückwechseln möchten. Und von diesen 3.500 Beschäftigten haben es erst 70 Leute wahrgenommen. Das bedeutet, in vielen Bereichen zahlen sie auch besser. Aber insgesamt kann man sagen, dass die meisten Dimensionen einen negativen Einfluss. Ja, also vor allem haben die verschiedenen Dimensionen einen kausalen Zusammenhang untereinander. Also wenn wir festgestellt haben, es gibt einen entscheidenden, steigenden psychologischen Druck, die Arbeitssicherheit nimmt ab, dann nimmt natürlich auch die sogenannte, ja, neudeutsche Work-and-Life-Balance auch ab. Also Leute nehmen das mit ins Privatleben, müssen aufgrund dieser verschärften Zeit, die sie im Privat- oder im Berufsleben oder in der Work-Life sozusagen, praktisch einbringen müssen, nehmen sie das auch ins Privatleben mit. Das bedeutet, dass hier auch keine wirkliche Erholung stattfindet, teilweise im Privatleben, dass man immer noch ausgebrannt wieder zurück in die Arbeit geht. Das zeigt sich vor allen Dingen, dass es eine erhöhte Flexibilität im Privatleben gibt. Also es ist ganz, ganz normal, dass man dann auch zurückgerufen wird aus dem Urlaub, aus den freien Tagen, was ehrlich gesagt auch ein relativ normaler Prozess ist in diesem Berufssektor. Aber wir konnten feststellen, oder wir haben einfach diese Informationen von diesen Beschäftigten bekommen, dass es einfach sehr, sehr verschärft hat in den letzten 6 Jahren. Und es war eine weitere Auswirkung davon, auf alle Fälle. Habt ihr die Menschen auch einfach gefragt, wie sie dazu stehen, ob sie es positiv oder negativ bewerten, die Privatisierung? Oder seid ihr nur nach diesen Dimensionen vorgegangen? Wir sind nach diesen Dimensionen vorgegangen, weil sonst fehlt uns ein Messinstrument. Mhm. Wenn wir generell fragen, ob die Privatisierung gut oder schlecht ist und den Leuten geht es schlecht, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass wir sagen, Privatisierung ist schlecht. Und darum mussten wir eine Art Operationalisierung schaffen, dass wir das überhaupt messen konnten. Und da hat es im Endeffekt dann eine relativ anerkannte Dimension waren vom Statistischen Bundesamt, es da auch Definitionen gibt dazu, fanden wir das relativ adäquat, das für unseren Forschungsbericht dann zu nehmen. Ihr habt eure Ergebnisse dann auf einer Podiumsdiskussion vorgestellt. Ja. Wie lief das? Wir haben unsere Vorabberichte auf einer Podiumsdiskussion am Dienstag vorgestellt im CNMS. Dort haben wir ein kurzes Input-Referat über die Hintergrundinformationen geliefert und dann die Forschungsergebnisse plus die Methodik vorgestellt. Wir hatten zu Gast Professor Dr. Jochen Werner. Dieser ist ärztlicher Direktor und stellvertretender Geschäftsführer des UKKMs. Dann hatten wir Dr. Thomas Spiester, ist Landtagsabgeordneter, SPD und gesundheitspolitischer Sprecher. Cordula Schulz-Asche hatten wir hier, die war Landesvorsitzende der Grünen. Und was ganz besonders war, wir durften Ute Sperling bei uns begrüßen, die ist Beschäftigte im UKKM und die arbeitet zurzeit in der Akutpsychiatrie. Und das war eine wunderbare Mischung, wo wir einfach nochmal die ganze Thematik diskutieren konnten, weil das ist ja ein relativ emotionaler und politisierter Bereich, auch in Marburg und Gießen. Aber diese Perspektive auf Beschäftigte gab es eigentlich noch nicht wirklich. Es gab eigentlich immer nur die Diskussion Rückkauf ja oder nein, Auswirkungen auf Forschung und Lehre, gut oder ja. Aber was passiert eigentlich mit den Menschen, die da wirklich beschäftigt sind? Diese Perspektive gibt es nicht. Und man muss auch wirklich sagen, da gibt es wirklich einen eklatanten Mangel auch in der Forschungsliteratur. Also es gibt sehr, sehr viele Artikel und Publikationen über die generelle Ökonomisierung des Gesundheitssektors in verschiedenen Bereichen. Aber das Universitätsklinikum Marburg oder das UKKM ist einfach das erste weltweit privatisierte Klinikum noch im Betrieb. Also es hat ein Alleinstellungsmerkmal, aber es gibt bis jetzt erst einen veröffentlichten Artikel dazu. Und wir hoffen halt einfach irgendwie damit auch so einen kleinen Anstoß zu geben, dass Leute einfach sich berufen fühlen, vielleicht dann nochmal weiter darüber zu forschen. Ja. Dann ja, vielleicht aber daran anschließend, wenn man jetzt dieses Interview gehört hat und sich auch dafür interessiert. Also ich habe, wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, dass ihr leider aus privaten Gründen da nicht mehr weitermachen könnt, aber gibt es denn Möglichkeiten, euch zu kontaktieren oder so? Oder wenigstens den Abschlussbericht, kann man den irgendwo finden? Ich glaube, das ist kein Problem. Also vor allem über die Professorin, Professor Dr. Nette Henninger. Vor allem, wir können dann diesen Bericht auch eigentlich erst freigeben, wenn der korrigiert ist und wenn es da also eine Note gegeben hat. Davor ist das ein bisschen heikel vielleicht. Aber wenn irgendeiner Kontakt mit uns aufstellen möchte oder kontaktieren möchte, dann vielleicht über Frau Henninger, die hat unsere Kontaktdaten, dann ist das gar kein Problem. Okay, super. Vielen Dank. Dankeschön. Dann würden wir jetzt nochmal Musik spielen und dann jetzt weiter mit der Hochschulpolitik. Ja, wir hören von Mebe Labisha.